Natürlich. Wenn sie zu mir sagen würde, ich will dich haben, dann wäre es ein großer Erfolg für mich, denn das Mädchen gefällt mir sehr. Aber jetzt, jetzt behandelt gewiss niemand sie höflicher und zuvorkommender und mit größerer Achtung ihrer Würde als ich. Ich warte und hoffe. Und das ist alles. Schenken Sie ihr lieber etwas. Ich wette, dass Sie daran noch nicht gedacht haben. Nichts begreifen Sie, gar nichts. Das habe ich Ihnen schon oft gesagt. Gewiss, Ihre Lage ist nun einmal so, aber hier geht es um eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Sie verachten sie einfach. Wenn Sie eine Tatsache sehen, die Sie für verachtungswürdig halten, verweigern Sie einem menschlichen Wesen eine humane Beurteilung. Sie wissen noch gar nicht, was sie für eine Natur ist. Mir tut es nur leid, dass sie in der letzten Zeit fast gänzlich aufgehört hat zu lesen und keine Bücher mehr von mir annimmt. Früher dagegen hat sie sich öfter Bücher geholt. Es ist auch schade, dass sie trotz ihrer Energie und Entschlossenheit zum Protest, die sie schon einmal bewiesen hat, immer noch wenig Selbstständigkeit, zu wenig Unabhängigkeit, zu wenig Verneinung besitzt, um endgültig mit einigen Vorurteilen und Dummheiten zu brechen. Aber abgesehen davon begreift sie manche Fragen ausgezeichnet. Sie hat zum Beispiel glänzend die Frage des Handkusses verstanden, das heißt, dass der Mann das Gesetz der Gleichheit mit der Frau außer Acht lässt, wenn er ihr die Hand küsst. Sie ist somit als ungleich degradiert. Über diese Frage wurde bei uns jetzt neulich debattiert und ich habe ihr sofort davon berichtet. Auch für die Arbeiterverbände in Frankreich zeigt sie Interesse. Jetzt erörtere ich mit ihr die Frage des ungehinderten Zutritts in alle Wohnungen der künftigen Gesellschaft. Was ist nun das wieder? In letzter Zeit wurde über die Frage debattiert, ob ein Mitglied der Kommune das Recht habe, zu jeder Zeit in das Zimmer eines anderen Mitgliedes, sei es ein Mann oder eine Frau, einzutreten. Und es wurde beschlossen, dass man das Recht dazu habe. Wenn aber der oder die Betreffende in diesem Augenblick mit einem natürlichen Bedürfnis beschäftigt ist. Andrei Semjonowitsch wurde zornig. »Sie reden immer über dasselbe, immer nur über die verfluchten Bedürfnisse«, rief er voll Hass aus. »Oh, ich ärgere mich. Ich bereue es, dass ich damals, als ich Ihnen das System erklärte, so vorzeitig diese verfluchten Bedürfnisse erwähnte. Zum Teufel. Das ist immer der Stein des Anstoßes für Ihresgleichen. Vor allem aber reißen Sie erst einmal Ihre Witze darüber, bevor Sie überhaupt erfahren haben, um was es sich handelt. Und immer so, als wären Sie im Recht, als könnten Sie sich etwas darauf einbilden. Pfui.« Ich habe immer darauf hingewiesen, dass man diese ganze Frage Neulingen erst am Schluss auseinandersetzen darf, wenn sie schon vom System überzeugt sind, wenn der Mensch schon entwickelt ist und sich auf dem richtigen Weg befindet. Ja, und sagen Sie mir bitte, was finden Sie Hässliches und Verachtungswürdiges zum Beispiel an einer Latrine? Ich bin der Erste, der bereit ist, alle beliebigen Latrinen zu reinigen. Da ist noch nicht einmal Selbstverleugnung nötig. Es ist einfach eine Arbeit, eine ehrenwerte, für die Gesellschaft nützliche Tätigkeit, wie jede andere, die aber bedeutend höher steht als zum Beispiel die Tätigkeit irgendeines Raphael oder Puschkin, eben weil sie nützlicher ist.